ging rasch in den Hades, klagend über ihr Los, verlassend Mannskraft und Jugend. Doch noch zu dem Toten, sagte der strahlende Hektor, Patroklos, was sagst du mir nur voraus, ein jähes Verderben? Wer weiß, ob nicht Achilleus, der Sohn der lockigen Thetis, vor mir das Leben verliert, von meinem Speere getroffen. So sprach er und zog ihm den ehernen Speer aus der Wunde, stemmte den Fuß gegen ihn und stieß ihn rücklings ab von dem Speere. Gleich aber schritt er auf Automedon zu mit dem Speere, den gottgleichen Gefolgsmann des fußschnellen Ajakos Enkels, war doch sein Ziel, ihn zu treffen, doch diesen entführten die Renner, die dem Peleus die Götter geschenkt als prangende Gaben.